3.2 Gründungsberatung Start Your Business. Guten Tag, Sie sprechen mit Anton Wächter. Guten Tag, mein Name ist Sophia Hamann. Ich wollte mich danach erkundigen, ob Sie mich bei der Gründung meines Start-ups unterstützen können. Ja, das können wir. Dafür ist aber heute Herr Lopez, mein Kollege, zuständig. Ich stelle Sie durch. Danke. Gründungsberatung Start Your Business, Lopez am Apparat. Was kann ich für Sie tun? Hallo, ich heiße Sophia Hamann. Es geht um Folgendes. Ich möchte ein Start-up gründen und mich würde interessieren, welchen Service Sie anbieten. Sie können gerne zu einer Erstberatung kommen. Bei dieser Beratung prüfen wir Ihre Geschäftsidee und besprechen, welche Form von Unterstützung Sie bekommen könnten. Am Telefon kann ich Ihnen dazu aber leider nichts sagen. Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Sie meinen also, dass Sie jetzt am Telefon keine konkreten Auskünfte geben können? Ja, genau. Wenn Sie aber zur Erstberatung Ihren Businessplan und eine Beschreibung Ihres Produkts mitbringen, dann können wir alles Schritt für Schritt gemeinsam mit Ihnen durchgehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe. Brauche ich für die Erstberatung unbedingt einen Businessplan oder ginge es auch ohne? Ich habe nämlich noch keinen Businessplan erstellt. Das ist kein Problem. Wenn Sie noch keinen fertigen Plan haben, notieren Sie vor dem Gespräch bitte alle Ihre Ideen und Fragen. Machen Sie dann online einen Termin aus. Die Erstberatung ist kostenlos. Das klingt gut. Ich wollte auch noch fragen, ob Sie mir dabei helfen könnten, Finanzierungspartner zu finden. Ja, sicher. Auch die Frage der Finanzierung ist Teil der Erstberatung. Das ist gut, danke. Sie haben mir sehr geholfen. Ich fasse das zur Sicherheit noch einmal zusammen. Ich kann online einen Beratungstermin ausmachen. Für das Gespräch bringe ich dann mein Produktportfolio und eine Liste mit all meinen Fragen mit. Richtig. Genauso machen Sie es. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Auf Wiederhören.